show. Und mein Weg, der stand fest, er ging straight to the best. Erst im Kleinen, dann noch weiter auf der Parteisoldatenleiter. Lächeln hier, mobben da, nur so wird man dort ein Star und erreicht dann diese Stelle, wo die Macht ist an der Quelle. Machtzwang, Machtzwang, heiliger Drang, ich bete dich an. Machtzwang, Machtzwang, heiliger Drang, ich bete dich an. Doch an den Spitzen wird's dann schwer, von meiner Art gibt's dort viel mehr. Haben alle nur ein Ziel, wir spielen täglich unser Spiel. Sei es sticheln oder hetzen, häufig fliegen auf die Fetzen. Dieses Spiel hat einen Zweck, räum die anderen alle weg. Auch manchmal ist der Schall und Rauch, denn mit Programmen sich zu rammen, schafft beim Gegner tiefe Schramm. Schließlich geht es um Regieren, nur die Wahl nicht verlieren, dass man montags mal erwacht in der Pracht seiner Macht. Machtzwang, Machtzwang, heiliger Drang, ich bete dich an. Machtzwang, Machtzwang, heiliger Drang, ich bete dich an. Sachzwang, Sachzwang, heiliger Drang, ich bete dich an.